Telefonterror. Möchten Sie Ihren Schuh für einen Fisch eintauschen? Würden Sie für 2 Minuten Glück Ihre Armbanduhr hergeben? Würden Sie Ihr Gesicht für 30 Silberlinge verkaufen? Wir bieten Ihnen 1 Million Silberlinge.